Kundgabe 6316. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.07.1955. Göttliche Führung. Ihr bedürfet alle meiner Führung, weil ihr sonst falsche Wege gehen würdet. Denn so ich euch nicht lenke, lenket euch ein anderer, der es nicht will, dass ihr das Ziel erreichet, zwecks dessen ihr auf Erden weilet. Und ich nehme mich auch eines jeden Einzelnen an und will nur, dass ihr mir widerstandslos folget, dass ihr euch mir bewusst anvertraut, indem ihr im Eingeständnis eurer Schwäche dem euch empfehlet, der euch erschaffen hat. Denn dass ihr einen Mächtigen über euch habt, dem ihr untersteht, das wisset ihr. Darum vertrauet euch diesem Mächtigen an, gebt euch ihm hin und erbittet euch seine Führung, seine Kraft und seinen Schutz. Wisset, dass ich euch alle liebe und keinen von euch verlieren will an meinen Gegner. Wisset aber auch, dass ich euch nicht zwinge, euch mir zuzuwenden, sondern dass ihr es freiwillig tun müsset. Dann aber erfasse ich euch und lasse euch ewig nimmer. Und was das heißt, das werdet ihr dereinst erkennen, wenn ihr rückschauend euer Erdenleben überblicket und auch die Gefahren ersehet, durch die ich euch geführt habe, zu eurem Heil. Wandelt nicht allein, das wäre euer Unheil, denn dann schreitet ständig mein Gegner neben euch her und sucht euch immer mehr abzudrängen, was ihm auch leicht gelingen wird. Denn seinen Verlockungen könnet ihr nicht widerstehen, solange euch die Kraft mangelt, die nur ich euch zuwenden kann. Lasset euch führen von mir und fordert diese Führung bewusst an. Ansonsten meine Liebe nicht an euch tätig werden kann, die euch wohl ständig gilt, aber nicht wider euren Willen wirksam werden kann. Und darum gehen euch wohl ständig Ermahnungen und Warnungen zu, doch ihr selbst müsstet Herz und Ohr öffnen und wollen, dass ich euch lenke auf allen euren Wegen. Und ihr werdet wahrlich nicht mehr fehlgehen, ihr werdet sicher das Ziel erreichen. Amen.